Ich hab die besten Sneakers, Air Force Ones, weiß, Junge, fresh und vielers. Rot, blau, schwarz, grün, ich lieb jedes Scheißpaar. Mein Sneak-Dealer weiß, dass ich am liebsten weiß trag. Ich hab sie alle, früher lief ich in den gleichen rum, bis Savasch mir dann sagte, Urge Dog, hol dir 30 und flieg die Dinger, putz sie raus wie ein Star. Homie, erst in freshen Schuhen siehst du aus wie ein Star. Ich war 13 und ich sparte für die Adidas Torschens und liebte diese Dinger hardcore wie Savasch sein Porsche. Als mein Vater mir die Jordan 6 kaufte, hat's mich gleich gepackt. Heute könnte man fast meinen, ich hab Michael Jordan reich gemacht. Mit 15 im Türkei-Urlaub, meine Chuck Taylors. Hier waren sie zu teuer und ich kam mir vor wie Darth Vader. Ice Cube, Big Black Boots, beige Khaki-Hosen. Ich sah aus wie ein Crip Gangbanger und auf Partys posen. Und wollte hier ein Schmock auf meine Schocks treten, sollte er rennen, sich bewaffnen und zu Gott beten. Denn dieser Urge ist kein 0815 Schuhshopper. Nein, ich bin verrückt, bei mir sieht's aus wie bei Footlocker. Wir gehen durch dick und dünn, wir kennen jede Straße. Ich trag die Sneakers bis zum Ende meiner Tage. Hab nie genug davon, ich stapel Schuhkartons. Ich denke nur an sie auch nachts, wenn ich schlafe. Wir gehen durch dick und dünn, wir kennen jede Straße. Ich trag die Sneakers bis zum Ende meiner Tage. Hab nie genug davon, ich stapel Schuhkartons so hoch höher als der Turmbau zu Babel. Früher hatte ich nie was, nur zwei Cappies, seine Dickies und die durchgelatschten alten Puma-Sneakers. Ich brauchte leichte Schuhe beim Sprühen, Pieces an der Wand kleben. Deutsche Gangster-Rapper tragen halt Flipflops wie Strandmädchen. Früher waren's Campus, heute sind's LeBrons, Kobe's und Lobies. Ich kam mir vor wie in der Bronx, als Rapper bleib ich Street. Ich gehör nicht in die Viva-Bums, ihr bläht euch künstlich auf wie ich meine Reebok-Bums. Fat Laces, Superstars, Dance mit, ihr dürft euch freuen. Ich besitz mehr Air Max als Eisfeld in seinen kühnsten Träumen. And Ones, Kangaroos, Pat Ewing's, Reebok Classic. Ich bin Sneaker King, ihr Kocksandalen, Chicos hässlich. Ich bin der Blickfang bei Hard Mamis. Ich würde Leute um die Ecke bringen für die schwarzen Charles Barkleys. Frauen in gefälschten Manolos, halt die auf Reichtum. Ich lieb euch mehr in Babyfett und Chocks mit rosa Nike Swoosh. Komm in den Club, Mann, du musst nicht aufgetakelt sein. Im babyblauen AF1, bauchfrei, ich lad dich ein. Der erste Blick geht auf die Schuhe, dann Arsch, dann Augen. Ich trage Sneakers, bis ich halb tot und grau bin. Tschüss. Wir gehen durch dick und dünn, wir kennen jede Straße. Ich trag die Sneakers bis zum Ende meiner Tage. Hab nie genug davon, ich stapel Schuhkartons. Ich denke nur an sie auch nachts, wenn ich schlafe. Wir gehen durch dick und dünn, wir kennen jede Straße. Ich trag die Sneakers bis zum Ende meiner Tage. Hab nie genug davon, ich stapel Schuhkartons so hoch höher als der Turmbau zu Babel. Wir gehen durch dick und dünn, wir kennen jede Straße. Ich trag die Sneakers bis zum Ende meiner Tage. Hab nie genug davon, ich stapel Schuhkartons. Ich denke nur an sie auch nachts, wenn ich schlafe. Wir gehen durch dick und dünn, wir kennen jede Straße. Ich trag die Sneakers bis zum Ende meiner Tage. Hab nie genug davon, ich stapel Schuhkartons so hoch höher als der Turmbau zu Babel.